Erstens, nehmen und geben. Der Asthmatiker versucht, zu viel zu nehmen. Er atmet voll ein. Es kommt zur Überblähung der Lunge und dadurch zu einem Ausatemkrampf. Man nimmt bis an die Grenze und ist dann randvoll. Und wenn es nun darum geht, wieder hergeben zu müssen, kommt es zum Krampf. Wir sehen hier deutlich die Störung des Gleichgewichts. Die Polaritäten nehmen und geben müssen sich entsprechen, um einen Rhythmus bilden zu können. Das Gesetz der Wandlung lebt vom inneren Gleichgewicht. Jedes Übergewicht unterbricht den Fluss. Der Atemfluss wird beim Asthmatiker gerade dadurch unterbrochen, weil er zu sehr ans Nehmen denkt und sich hierin übernimmt. Nun kann er nicht mehr hergeben und dadurch auf einmal auch nicht mehr neu nehmen von dem, was er so gern hätte. Beim Einatmen nehmen wir Sauerstoff auf, beim Ausatmen geben wir Kohlensäure ab. Der Asthmatiker will alles behalten und vergiftet sich dadurch selbst, da er das Verbrauchte nicht mehr hergeben kann. Dieses Nehmen ohne Geben führt buchstäblich zum Erstickungsgefühl. Das Missverhältnis zwischen Nehmen und Geben, das sich im Asthma so eindrucksvoll somatisiert, ist ein lohnendes Thema für viele Menschen. Es klingt so einfach, und doch scheitern viele an diesem Punkt. Dabei kommt es nicht darauf an, was man haben will, sei es Geld, Ruhm, Wissen, Weisheit. In jedem Falle muss das Nehmen und Geben im Gleichgewicht sein, will man nicht am Genommenen ersticken. Der Mensch bekommt in dem Maße, wie er weitergibt. Hört das Geben auf, unterbricht er den Fluss und es fließt auch nichts mehr nach. Wie bedauerlich sind doch jene, die ihr Wissen unbedingt mit ins Grab nehmen wollten. Sie behüten ängstlich das bisschen, das sie ergattern konnten, und verzichten auf die Fülle, die auf jeden wartet, der gelernt hat, das Erhaltene in verwandelter Form wiederherzugeben. Wenn der Mensch doch nur begreifen könnte, dass von allem für jeden in Überfülle vorhanden ist. Wenn jemandem etwas fehlt, dann nur darum, weil er sich selbst davon abschneidet. Schauen wir uns ihn an, den Asthmatiker. Er ringt nach Luft, obgleich so viel davon vorhanden ist. Aber manche können eben den Hals nicht voll genug bekommen.